Auch frühe Fleischfresser mit Pranken, Nagetiere mit Klauen, die mit Elefanten verwandten Rüsseltiere oder Proboscidea, Fledermäuse und Lemurenähnliche, auf Bäumen lebende Primaten, erschienen im mittleren Eozän auf der Bildfläche und vervollständigten das Spektrum der meisten heutigen Gruppen von Säugetieren. Die Ökosysteme, in denen sie lebten, sahen denen der modernen Welt bemerkenswert ähnlich. Der größte Unterschied zur heutigen Zeit lag in der Größe der Säugetiere. Viele frühen Formen sahen aus wie Miniaturausführungen ihrer Verwandten aus dem 21. Jahrhundert. Mit der geringen Größe kamen sie in der Wärme und den dichten Wäldern, von denen das mittlere Eozän beherrscht war, besser zurecht. Ein wenig südlich von Frankfurt am Main liegt die Grobe Messel, ein ehemaliger Ölschiefertagebau. Dort erhalten wir einen bemerkenswert anschaulichen Einblick in die blühenden, kosmopolitischen Ökosysteme der Säugetiere im mittleren Eozän. Hier, mitten im modernen Europa und weit weg von den Tropen, haben Paläontologen das Ökosystem eines feuchten, warmen Waldes entdeckt, in dem frühe Nagetiere, Igel und sogar Beuteltiere von frühen Verwandten der Hyänen bedroht wurden. In dem sumpfigen Feuchtgebiet planschten halb im Wasser lebende, otterähnliche Säugetiere und frühe Verwandte der Pferde, aber auch ein Urahn der Nashörner unternahmen immer längere Streifzüge. Auf den Bäumen verzierten erste Primaten die Früchte und ein kleiner, katzenähnlicher Fleischfresser namens Paraodectes schlich über die Zweige tropischer Kanarium-, Muskatnuss- und Cashewbäume, die damals in der Mitte des heutigen Deutschland gediehen. Erste Fledermäuse hoben vom Erdboden ab und schwirrten diesen und anderen Säugetieren um die Köpfe. Als man die kleinen Säugetiere aus der Grube Messel erforschte, stieß man auf eine reichhaltige Lebensgemeinschaft, die sich von den Früchten und Samen der Bedecktsame ernährte und heute auch in den Baumkronen eines vierstöckigen tropischen Regenwaldes nicht deplatziert wirken würde. Diese Fülle früher Säugetiere, die man quer über die großen kontinentalen Landmassen findet, wurde zweifellos dadurch gefördert und unterstützt, dass sich die Bedecktsamer fast bis in alle Winkel des Erdballs ausbreiteten. Dennoch ist es auf der Seite der neuen, immer artenreicheren Säugetiere nicht einfach nur eine Geschichte des Nehmens und Nehmens. Wahrscheinlich profitierten auch ihre grünen Begleiter. Tatsächlich erlebten nicht nur die Säugetiere zwischen der Kreidezeit und dem mittleren Eozän große Veränderungen in Körperform und Artenvielfalt, sondern auch die Bedecktsamer selbst. Die erste und wichtigste derartige Veränderung betraf die Entwicklung der Früchte, mit denen viele heutige Pflanzen die verschiedensten Primaten, Fledermäuse und Vögel anlocken, damit diese die Samen verbreiten und die potenzielle Nachkommen der Pflanze in neue, oft viele Kilometer entfernte Teile der Landschaft tragen. Besonders wichtig ist eine solche Strategie in den tropischen Wäldern, wo etwa 70-94% aller verholzten Arten fleischige Früchte produzieren. Unter den Fossilien von Bedecktsamern findet man Früchte bis zurück in die späte Kreidezeit. Wichtig ist aber, dass die Kreativität der Bedecktsamer, was Samengröße und Art der Früchte angeht, allmählich zunahm und im frühen Eozän, vor 56 bis 48,1 Millionen Jahren ihren Höhepunkt erreichte, also gerade zu einer Zeit, als auch die meisten heutigen Ordnungen der Säugetiere auf der Bildfläche erschienen. Manche Bäume, darunter solche aus der Familie der Walnüsse, die bereits im Zusammenhang mit den Coral Bluffs erwähnt wurden, wechselten sogar von geflügelten Samen, die gut fliegen konnten, zu robusteren Typen, die eine bessere Verpackung für den Transport durch Tiere besaßen.